NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 18. von 32 Abschnitten. Neben dem bedeutenden autobiografischen Roman sind die übrigen Bücher von Karl Philipp Moritz heute fast vergessen. Dabei war er ein Vielschreiber, der an mehreren Werken gleichzeitig arbeitete und auf die Honorare angewiesen war, da er sein Einkommen als Pädagoge in Berlin nicht gerade haushälterisch hütete. Für Arno Schmidt, der einen großen Radiodialog über Moritz geschrieben hat, 1957 unter dem Titel »Die Schreckensmänner«, war die Vielzahl von Moritz' Werken eine zu vernachlässigende Größe. Seine einst gerühmte Prosodie, die Götterlehre, die Reisen in England und Italien nicht minder als seine Sprachlehren. Und selbst das Schicksalsdrama »Blunt oder der Gast« wurde von Arno Schmidt abgetan. Das alles galt ihm als größtenteils Brotarbeiten hastig ums liebe Geld geschrieben. Zwei Ausnahmen ließ Arno Schmidt gelten. Was aber durch alle Zeiten hindurch seinen Wert besitzen wird, ist einmal der Anton Reiser, ein Buch, wie es kein anderes Volk der Erde besitzt, so Schmidt in einer sonderbar chauvinistisch wirkenden Anwandlung. Zum anderen die, wie Anton Reiser, zwischen 1785 und 1790 entstandenen Bücher Andreas Hartknopf, eine Allegorie und Andreas Hartknopfs Predigerjahre, die Schmidt als Fortsetzung des Anton Reiser bezeichnet. Andreas Hartknopf als ausgesprochener Schlüsselroman allerdings so gut wie noch nicht entziffert. Für Arno Schmidt war die Selbstbiografie des Anton Reiser ein seelisches Hochland für sich. Erstaunlich, schrieb er, ist die Gabe der Selbstbeobachtung als auch die Schärfe der Aufnahmen von inneren Ereignissen, die sich, dank ihrer dämmerigen Beleuchtung, im Allgemeinen dem normalen Blick entziehen. Damit der Roman in diese literarischen Höhen wachsen kann, muss der Held erst die tiefsten depressiven Abgründe erleben, oft am Rande des Selbstmordes. Doch Anton, der ganz im Gefühl seiner Verächtlichkeit lebt, ausgesetzt den schlimmsten Demütigungen, die sein Dasein als klein, vereinzelt und unbedeutend inmitten der großen Menschenmasse erfährt, springt nicht in den Fluss. Wieder ist ein Sommer verstrichen, in dem Anton diesmal die Wonne des Denkens kennengelernt hat. Er hat Wolfs Metaphysik und Gottscheds Philosophiegeschichte gelesen und sich selbst das Französische beigebracht. Und die berühmten Nachtgedanken des Engländers Young hat er auswendig gelernt. Geplagt von Kopfschmerzen verbringt Anton ganze Tage lesend im Bett, unterbrochen von Spaziergängen auf dem hannoverschen Stadtwall in der abendlichen Dunkelheit. Und noch einmal rettet ihn ein Buch aus seiner tristen Wirklichkeit. Wielands Shakespeare-Übersetzungen, die er jetzt in jeder Stunde liest oder seinem Freund Philipp Reiser ganze Nächte lang vorliest. Hören Sie wieder Peter Lieck. Diese Shakespeare-Nächte gehören zu den angenehmsten Erinnerungen in Reisers Leben. Aber wenn auch durch irgendetwas sein Geist gebildet wurde, so war es durch diese Lektüre, wogegen alles, was er sonst Dramatisches gelesen hatte, gänzlich in Schatten gesetzt und verdunkelt wurde. Selbst über seine äußeren Verhältnisse lernte er sich auf eine edlere Art hinwegsetzen. Selbst bei seiner Melancholie nahm seine Fantasie einen höheren Schwung. Durch den Shakespeare war er die Welt der menschlichen Leidenschaften hindurchgeführt. Der enge Kreis seines idealischen Daseins hatte sich erweitert. Er lebte nicht mehr so einzeln und unbedeutend, dass er sich unter der Menge verlor, denn er hatte die Empfindungen Tausender beim Lesen des Shakespeare mit durchempfunden. Nachdem er den Shakespeare und so wie er ihn gelesen hatte, war er schon kein gemeiner und alltäglicher Mensch mehr. Es dauerte auch nur nicht lange, so arbeitete sich sein Geist unter allen seinen äußern drückenden Verhältnissen, unter allem Spott und Verachtung, worunter er vorher erlag, empor, wie der Verfolg dieser Geschichte zeigen wird. Die Monologen des Hamlet hefteten sein Augenmerk zuerst auf das Ganze des menschlichen Lebens. Er dachte sich nicht mehr allein, wenn er sich gequält, gedrückt und eingeengt fühlte. Er fing an, dies als das allgemeine Los der Menschheit zu betrachten. Daher wurden seine Klagen edler als vorher. Die Lektüre von Youngs Nachtgedanken hatte dies zwar auch schon gewissermaßen bewirkt, aber durch den Shakespeare wurden auch Youngs Nachtgedanken verdrängt. Der Shakespeare knüpfte zwischen Philipp Reisern und Anton Reisern das lose Band der Freundschaft fester. Anton Reiser bedurfte jemanden, an den er alle seine Gedanken und Empfindungen richten konnte, und auf wen sollte wohl eher seine Wahl gefallen sein, als auf denjenigen, der einmal seinen angebeteten Shakespeare mit durchempfunden hatte. Das Bedürfnis, seine Gedanken und Empfindungen mitzuteilen, brachte ihn auf den Einfall, sich wieder eine Art von Tagebuch zu machen, worin er aber nicht sowohl seine äußern geringfügigen Begebenheiten wie ehemals, sondern die innere Geschichte seines Geistes aufzeichnen und das, was er aufzeichnete, in Form eines Briefes an seinen Freund richten wollte. Dieser sollte denn wiederum an ihn schreiben. Und dies sollte für beide eine wechselseitige Übung im Stil werden. Diese Übung bildete Anton Reisern zuerst zum Schriftsteller. Er fing an, ein unbeschreibliches Vergnügen daran zu empfinden, Gedanken, die er für sich gedacht hatte, nun in anpassende Worte einzukleiden, um sie seinem Freunde mitteilen zu können. So entstanden ihm unter den Händen eine Anzahl kleiner Aufsätze, deren er sich zum Teil auch in reiferen Jahren nicht hätte schämen dürfen. Die Übung war zwar einseitig, denn Philipp Reiser blieb mit seinen Aufsätzen zurück. Aber Anton Reiser hatte doch nun jemanden, dem er Gefühl und Geschmack zutrauerte, dessen Beifall oder Tadel ihm nicht gleichgültig war und an den er denken konnte, so oft er etwas niederschrieb. Nun war es sonderbar. Wenn er im Anfang etwas niederschreiben wollte, so kamen ihm immer die Worte in die Feder: Was ist mein Dasein, was mein Leben? Diese Worte standen daher auch auf mehreren kleinen Stückchen Papiere, die er hatte beschreiben wollen und dann, wenn es nicht ging, wieder wegwarf. Seine dunkle Vorstellung vom Leben und Dasein, das wie ein Abgrund vor ihm lag, drängte sich immer zuerst in seiner Seele empor. Er fühlte sich gedrungen, erst diesen wichtigsten Punkt seiner Zweifel und Besorgnisse zu berichtigen, ehe er irgendetwas anders zum Gegenstande seines Denkens machte. Es war also sehr natürlich, dass ihm wider seinen Willen diese Worte immer wieder in die Feder kamen, wenn er sich bemühte, Gedanken niederzuschreiben. Endlich arbeitete sich denn doch der Ausdruck durch die Gedanken durch. Und das Erste, was ihm in ziemlich passende Worte einzukleiden gelang, war etwas Metaphysisches über Ichheit und Selbstbewusstsein. Denn da er nun weiter denken und Gedanken niederschreiben wollte, so lag ihm natürlicherweise nichts näher als dies. Er wollte erst mit sich selbst gleichsam in Richtigkeit sein, ehe er zu etwas anderem schritte. Nun fing er an, den Begriff des Individuums zu verfolgen, der ihm schon seit einigen Jahren, da er zuerst etwas von Logik gehört hatte, vorzüglich wichtig geworden war. Und da er nun endlich auf den höchsten Grad des Bestimmtseins von allen Seiten und des vollkommen sich selbst Gleichseins stieß, so war es ihm nach einigem Nachdenken, als ob er sich selbst entschwunden wäre und sich erst in der Reihe seiner Erinnerungen an das Vergangene wieder suchen müsste. Er fühlte, dass sich das Dasein nur an der Kette dieser ununterbrochenen Erinnerungen festhielt. Die wahre Existenz schien ihm nur auf das eigentliche Individuum begrenzt zu sein, und außer einem ewig unveränderlichen, alles mit einem Blick umfassenden Wesen konnte er sich kein wahres Individuum denken. Am Ende seiner Untersuchungen dünkte ihm sein eigenes Dasein eine bloße Täuschung, eine abstrakte Idee, ein Zusammenfassen der Ähnlichkeiten, die jeder folgende Moment in seinem Leben mit dem Entschwundenen hatte. Durch diese Begriffe von seiner eigenen Eingeschränktheit veredelten sich seine Begriffe von der Gottheit. Er fing an, nun in diesem großen Begriffe sein eigenes Dasein zu fühlen, das ihm ohnedem unter den Händen zu verschwinden, ohne Zweck abgerissen und zerstückt zu sein schien. Aus diesen Reflexionen bildete sich der erste schriftliche Aufsatz, den er entwarf, und dem er die Form eines Briefes an seinen Freund gab, mit welchem er sich über diese Materie oft zu unterreden pflegte und der ihn wenigstens immer zu verstehen schien. Dabei dauerten seine Kopfschmerzen immer fort. Allein er gewöhnte sich zuletzt so daran, dass ihm sein Zustand ordentlich gefährlich oder unnatürlich vorkam, wenn er einen Tag einmal keine Kopfschmerzen hatte. Seine Zusammenkünfte mit Philipp Reisern wurden nun immer häufiger. Und er erhielt unvermuteterweise zu diesem noch einen Freund. Dies war der Sohn des Kantors namens Winter, einer seiner Mitschüler, gegen dessen Miene und Gesichtsbildung er fast immer eine Art von Antipathie gehegt und sich zugleich von ihm verachtet geglaubt hatte. Dieser wusste von seinem Vater, dass Anton Reiser einmal Verse gemacht hatte. Und weil er nun selbst für jemanden ein Gedicht auf einen Geburtstag zu machen versprochen hatte, so suchte er Reisern auf und bat ihn um die Verfertigung dieses Gedichts, das er selbst auszuarbeiten nicht Lust oder Zeit hatte. Dies war für Reisern die erste Veranlassung, seine ganz vernachlässigte Poesie wieder hervorzusuchen. Das kleine Gedicht gelang ihm nicht übel. Winter besuchte ihn von der Zeit an öfter und versprach ihm einstmals, dass er ihm die Bekanntschaft eines merkwürdigen Mannes verschaffen wolle, der übrigens ganz im Dunkeln lebe und nichts weiter als ein Essigbrauer sei. Reiser war sehr begierig auf diese Bekanntschaft. Es zog sich aber noch eine ganze Weile damit hin. Durch die Verse, welche ihm für Winter gelungen waren, war seine schlummernde Neigung für die Poesie wieder aufgeweckt. Allein seine Trägheit zog ihn zu der harmonischen Prosa zurück, wozu sich sein Ohr durch die wiederholte Lektüre der vortrefflichen Ebertschen Übersetzung von Youngs Nachtgedanken gewöhnt hatte. Und nun fehlte es nur an einer äußeren Veranlassung, die seiner Einbildungskraft einen ungewöhnlichen Schwung zu geben vermochte. Diese Veranlassung ereignete sich an einem trüben und regnichten Sonntagnachmittage, wo er im Chore sang. Er hatte erst mit Winter gesprochen, und dieser erkundigte sich unter anderem nach seiner Lektüre und wunderte sich, dass er ihn beständig lesend getroffen habe. Reiser antwortete ihm, das sei ja noch das Einzige, wodurch er sich wegen der Verachtung, der er so allgemein in der Schule und im Chore ausgesetzt wäre, einigermaßen schadlos halten könnte. Durch dies Gespräch mit Winter, da er in kurzem seine Situation überdachte, war sein Herz einmal lebhaften Eindrücken geöffnet worden. Und nun fügte es sich gerade, dass eben der Werklas, mit dem er einst nebst G. den sterbenden Sokrates aufgeführt hatte, ihn zum Gegenstande seines groben Witzes machte und durch allerlei Anspielungen ihn bei seinen Mitschülern wieder lächerlich zu machen suchte, die denn auch bald mit einstimmten, so dass Reiser fast eine halbe Stunde lang das Ziel ihrer witzigen Einfälle war. Er sagte auf alles dies kein Wort und kränkte sich, indem er einsam vor sich wegging, innerlich darüber. Und ob er sich gleich bemühte, seine Kränkung in Verachtung zu verwandeln, so wollte es ihm doch nicht recht damit gelingen. Bis er sich endlich unvermerkt in eine bittere, menschenfeindliche Laune hineinfantasierte, die durch nichts als das Andenken an seinen Philipp Reiser wieder gemildert wurde. Da nun auch der Vorsatz, seine Empfindungen und Gedanken an ihn niederzuschreiben, herrschend geworden war, so behielt derselbe auch diesmal, selbst über seinen Verdruss und seine Kränkung, zuletzt die Oberhand. Er suchte sich das Kränkende, was er empfunden hatte und noch empfand, in Worte einzukleiden, um es seiner Einbildungskraft desto lebhafter vorstellen zu können. Und ehe das Chorsingen noch geendigt war, war auch schon der Aufsatz, den er zu Hause niederschreiben wollte, unter allem Geräusch und Spott und Hohngelächter, das ihn umgab, völlig vollendet. Und die Freude darüber erhob ihn gewissermaßen über sich selbst und seinen eigenen Kummer. Sobald er zu Hause kam, schrieb er mit einer sonderbaren, gemischten, wehmütigen Empfindung, voll Schmerz über seinen Zustand und voll Freude, dass es ihm gelungen war, durch die Sprache ein lebhaftes Bild von seinem Zustande zu entwerfen, folgende Worte nieder. An R. Wie traurig ist doch das Dasein der Menschen, und dieses nichtige Dasein machen wir uns noch selbst einander unerträglich, statt dass wir durch vertrauliche Geselligkeit uns in dieser Wüste des Lebens einander unsere Last erleichtern sollten. Ist es nicht genug, dass wir im beständigen Wahn und Irrtum wie in einem bezauberten Lande herumirren? Müssen uns auch noch Ungeheuer anschreien? Muss auch noch ein boshafter Satyr uns mit seinem hohen Gelächter die Seele durchbohren? Wie öde, wie traurig ist hier alles um mich her. Und ich muss verlassen und einsam hier herumirren, keine Stütze, kein Führer. Wohl mir, einen Haufen erblick ich dort, Menschen mir gleich, auch diese Wüste durchirrend. O nehmt mich auf, Freunde, nehmt mich auf, dass ich mit euch diese Wüste durchziehe, und sie wird mir zur grünenden Aue werden. Sie nehmen mich auf, wohl mir. Weh mir, was sehe ich? Sind das noch die Menschen, meine Brüder? Ach, ihre Larve fällt ab, und Teufel sind's. Und zur Hölle wird mir nun die Wüste. Ich fliehe. Und ihr Hohngelächter heulet mir nach. So habt ihr mich betrogen, menschliche Larven. Ha, keine Larve soll mich wieder betrügen. Nun sei mir willkommen, Nacht, und du Einsamkeit und du schwärzeste Melancholei. Alle ihr lachenden Scherze und alle ihr tobenden Freuden, Larven des Todes, seid auf ewig von mir verbannt. So ging ich und dachte, und finsterer Gram erfüllte meine Seele. Als plötzlich ein Jüngling vor mir stand, den Freund verkündigte sein Blick, Empfindung sprach sein sanftes Auge. Schleunig wollte ich entfliehen, aber er fasste so vertraulich meine Hand und ich blieb stehen. Er umarmte mich, ich ihn, unsere Seelen flossen zusammen. Und um uns ward's Elysium. Reiser hätte wirklich kein wahreres Bild als dieses von seinem damaligen Zustande entwerfen können. In allem, was er sagte, war nichts Übertriebenes. Denn die Menschen, mit denen er zunächst durchs Leben ging, wurden wirklich für ihn quälende Geister. Und zu den anschreienden Ungeheuern gehörte vorzüglich Werklaas, dessen grober und doch boshafter Witz Reisern den Sonntagnachmittag bis tief in die Seele gekränkt hatte, da dieser Werklaas doch sonst immer von ihm ein Freund hatte sein wollen. Wenigstens war er und der landesverwiesene G. noch die einzigen, die nach der Aufführung der Komödie mit Reisern umgingen, weil sie mit ihm ein gleiches Schicksal des Hasses und der Verachtung aller ihrer Mitschüler teilten. Und selbst dieser Werklaas stellte sich nun mit auf die Seite derer, welchen Reiser ein Gegenstand des Spottes war, und veranlasste diesen Spott sogar durch seine groben Witzeleien, womit er sich auf Reisers Kosten lustig machte. Dies alles vereinigte sich nun, ihn in die menschenfeindliche Laune zu versetzen, worin er den vorhergehenden Aufsatz entwarf. Durch das Andenken an Philipp Reisern, und weil doch auch der Sohn des Kantors, sein ehemaliger Feind, anfing, sein Freund zu werden, milderte dies schon seine bittere Laune so weit, dass er am Schluss seines Aufsatzes einlenkte und den sanfteren Empfindungen wieder Gehör gab. Auf die Weise hatte er nun in seinem Tagebuche schon verschiedene kleine Aufsätze an seinen Freund entworfen, als der Frühling wieder herankam und zu Ostern die gewöhnliche öffentliche Schulprüfung gehalten wurde, wobei er denn auch erschien. Aber wie sehr wurde sein Mut niedergeschlagen, da er sich gegen die übrigen betrachtete und sich gerade unter allen am schlechtesten gekleidet sah. Er saß da wie verloren. Auf ihn wurde gar keine Rücksicht genommen, keine einzige Frage an ihn getan. Den Vormittag hielt er es aus. Aber als er den Nachmittag wieder hinging und sich aufs Neue unter dem ihn umgebenden Haufen wie verloren sah, konnte er es nicht länger aushalten. Er ging wieder fort, ehe noch die Prüfung anging. Und nun eilte er gerade zum Tore hinaus. Es war ein trüber, nebligter Himmel und ging auf ein kleines Wäldchen zu, das nicht weit von Hannover liegt. Sobald er aus dem Gewühle der Stadt war und die Türme von Hannover hinter sich sah, bemächtigten sich seiner tausend abwechselnde Empfindungen. Alles stellte sich ihm auf einmal aus einem anderen Gesichtspunkte dar. Er fühlte sich aus alle den kleinlichen Verhältnissen, die ihn in jener Stadt mit den vier Türmen einengten, quälten und drückten, auf einmal in die große, offene Natur versetzt und atmete wieder freier. Sein Stolz und Selbstgefühl strebte empor. Sein Blick schärfte sich auf das, was hinter ihm lag, und fasste es in einem kleinen Umfange zusammen. Er sah da die Priester mit ihren schwarzen Mänteln und Kragen die Treppe hinaufsteigen und seine Mitschüler versammelt und Prämien unter sie austeilen und dann wie ein jeder wieder nach Hause ging und sich alles so im Zirkel drehte und in dem Umfange der Stadt, die nun hinter ihm lag und von der er sich immer weiter entfernte, alles das sich durchkreuzende Gewimmel. Alles schien ihm da so dicht, so klein ineinander zu laufen, wie der zusammengedrängte Haufen Häuser, den er noch in der Ferne sah. Und nun dachte er sich hier auf dem freien Felde die Stille, und dass ihn niemand bemerkte, niemand ihm eine hämische Miene machte, und dort das lärmende Gewühl, das Rasseln der Wagen, denen er aus dem Wege gehen musste, die Blicke der Menschen, die er scheute, das alles malte sich in seiner Einbildungskraft im Kleinen und erweckte ein wunderbares Gefühl in ihm, wie am Abend der Tag sich von der Dämmerung scheidet und die eine Hälfte des Himmels noch vom Abendrot erhellt ist, indes die andere schon im Dunkel ruht. Er fühlte ungewöhnliche Kraft in seiner Seele, sich über alles das hinwegzusetzen, was ihn da niederdrückte. Denn wie klein war der Umfang, der alle das Gewirre umschloss, in welches seine Besorgnisse und Bekümmernisse verflochten waren. Und vor ihm lag die große Welt. Aber dann kehrte wieder das wehmütige Gefühl zurück, Wo sollte er nun in dieser großen, öden Welt festen Fuß fassen, da er sich aus allen Verhältnissen herausgedrängt sahe? Da, wo auf einem kleinen Fleck der Erde die menschlichen Schicksale zusammenlaufen, war er nichts, gar nichts. Ihm fiel ein, dass verdrängt zu werden von Kindheit an sein Schicksal gewesen war. Wenn er bei irgendetwas zusehen wollte, wobei es darauf ankam, sich hinzuzudrängen, so war jeder andere dreister wie er und drängte sich ihm vor. Er glaubte, es sollte etwa einmal eine Lücke entstehen, wo er, ohne jemanden vor sich hinwegzudrängen, sich in die Reihe mit einfügen könnte. Aber es entstand keine solche Lücke, und er zog sich von selbst zurück und sah nun in der Ferne dem Gedränge zu, in dem er einsam dastand. Und wenn er nun so einsam dastand, so gab ihm der Gedanke, dass er dem Gedränge nun so ruhig zusehen konnte, ohne sich selbst hineinzumischen, schon einigen Ersatz für die Entbehrung desjenigen, was er nun nicht zu sehen bekam. Allein fühlte er sich edler und ausgezeichneter als unter jenem Gewimmel verloren. Sein Stolz, der sich emporarbeitete, siegte über den Verdruss, den er zuerst empfand. Dass er an den Haufen sich nicht anschließen konnte, drängte ihn in sich selbst zurück und veredelte und erhob seine Gedanken und Empfindungen. Dies war nun auch der Fall bei dem einsamen Spaziergange an dem trüben und regnichten Nachmittage, wo er den hämischen Blicken seiner versammelten Mitschüler und der gänzlichen Vernachlässigung und dem unerträglichen Nicht-Bemerkt-Werden, das ihm bevorstand, entfloh, indem er aus dem Tore von Hannover dem einsamen Walde zueilte. Dieser einsame Spaziergang entwickelte auf einmal mehr Empfindungen in seiner Seele und trug mehr zur eigentlichen Bildung seines Geistes bei, als alle Schulstunden, die er je gehabt hatte, zusammengenommen. Dieser einsame Spaziergang war es, welcher Reisers Selbstgefühl erhöhte, seinen Gesichtskreis erweiterte und ihm eine anschauliche Vorstellung von seinem eigenen, wahren, isolierten Dasein gab, das bei ihm auf eine Zeit lang an keine Verhältnisse mehr geknüpft war, sondern in sich und für sich selbst bestand. Indem er einen Blick auf das Ganze des menschlichen Lebens warf, lernte er zuerst das Große im Leben von dessen Detail unterscheiden. Alles, was ihn gekränkt hatte, schien ihm klein, unbedeutend und nicht der Mühe des Nachdenkens wert. Aber nun stiegen andere Zweifel, andere Besorgnisse in seiner Seele auf, die er schon lange bei sich genährt hatte, über den in undurchdringliches Dunkel gehüllten Ursprung und Zweck, Anfang und Ende seines Daseins, über das Woher und Wohin bei seiner Pilgrimschaft durchs Leben, die ihm so schwer gemacht wurde, ohne dass er wusste, warum. Und was nun endlich aus dem allen kommen sollte. Dies erregte in ihm eine tiefe Melancholie. So wie er mühsam über die dürre Heide vor dem Walde im gelben Sande fortwanderte, umzog sich der Himmel immer trüber, in dessen ein feiner Staubregen seine Kleider durchnetzte. Als er in den Wald kam, schnitt er sich einen Dornstock und wanderte weiter fort. Da kam er an ein Dorf und machte sich eben allerlei süße Vorstellungen von dem stillen Frieden, der in diesen ländlichen Hütten herrschte, als er sich in einem der Häuser ein paar Leute, die wahrscheinlich Mann und Frau waren, zanken und ein Kind schreien hörte. Also ist überall Unmut und Missvergnügen und Unzufriedenheit, wo Menschen sind, dachte er, und setzte seinen Stab weiter fort. Die einsamste Wüste wurde ihm wünschenswert, und da ihn endlich auch in dieser die tödliche Langeweile quälte, so blieb das Grab sein letzter Wunsch. Und weil er nun nicht einsah, warum er sich die Jahre seines Lebens hindurch in der Welt von allen Seiten hatte müssen drücken, stoßen und wegdrängen lassen, so zweifelte er endlich an einer vernünftigen Ursache seines Daseins. Sein Dasein schien ihm ein Werk des schrecklichen, blinden Ungefährs. Es wurde früher wie gewöhnlich Abend, weil der Himmel trübe war und es stärker anfing zu regnen. Und da er zu Hause wieder anlangte, war es schon völlig dunkel. Er setzte sich bei seiner Lampe nieder und schrieb an Philipp Reisern: Vom Regen durchnetzt und von Kälte erstarrt, kehr ich nun zu dir zurück, und wo nicht zu dir, zum Tode. Denn seit diesem Nachmittage ist mir die Last des Lebens, wovon ich keinen Zweck sehe, unerträglich. Deine Freundschaft ist die Stütze, an der ich mich noch festhalte, wenn ich nicht unaufhaltsam in dem überwiegenden Wunsche der Vernichtung meines Wesens versinken will. Und nun erwachte auf einmal wieder der Gedanke, sich den Beifall seines Freundes durch den Ausdruck seiner Empfindungen zu erwerben. Dies war gleichsam die neue Stütze, woran sich seine Lebenslust wieder festhielt. Und da den Nachmittag alle seine Empfindungen so äußerst stark und lebhaft gewesen waren, so wurde es ihm nicht schwer, sie wieder zurückzurufen. Er hub also an: »Dir, Freund, will ich mein Leiden klagen. O, könnten dir es Worte sagen. Ich weiß, du fühltest meinen Schmerz. Mich kränkt nicht hoffnungslose Liebe, nicht kränkten unerfüllte Triebe nach Ehe und Gold mein Herz.« Dieser Anfang bezog sich zum Teil auf Philipp Reisers verliebte Launen, womit ihn dieser oft quälte, indem er ihm alle die allmählichen Fortschritte erzählte, die er in der Gunst seines Mädchens getan hatte, und seine Hoffnungen und Aussichten, die sich alle auf die Erreichung der Gegengunst seines Mädchens beschränkten. Wofür nun Anton Reiser gar keinen Sinn hatte, dem es nie eingefallen war, sich die Liebe eines Mädchens zu erwerben, weil er es für ganz unmöglich hielt, dass ihm bei seiner schlechten Kleidung und bei der allgemeinen Verachtung, der er ausgesetzt war, je ein solcher Versuch gelingen würde. Denn so wie er die Verachtung, welche auf seinen Geist fiel, gleichsam mit zu sich selber rechnete, so rechnete er auch die schlechte Kleidung mit zu seinem Körper, der ihm denn ebenso wenig liebenswürdig als sein Verstand achtungswürdig vorkam. Kurz, es war ihm der ungereimteste Gedanke von der Welt, dass er je von einem Frauenzimmer geliebt werden sollte. Denn von den Helden, die in den Romanen und Komödien, die er gelesen hatte, von Frauenzimmern geliebt wurden, machte er sich ein so hohes Ideal, dass er nie zu erreichen imstande zu sein glaubte. Die eigentlichen Liebesgeschichten waren ihm daher auch höchst langweilig und am langweiligsten die Erzählungen von den Liebesabenteuern, womit ihn sein Freund Philipp Reiser unterhielt und die er manche Stunde bloß aus Gefälligkeit für ihn anhörte. Übrigens fielen diese Erzählungen seines Freundes immer sehr ins Romanhafte. Die ganze Prozedur vom ersten freundschaftlichen Händedruck bis zur eigentlichen wechselseitigen Liebeserklärung mit allen Zweifeln, Besorgnissen und allmählichen Fortschritten, die dazwischen liegen, ging ihren vorgeschriebenen Gang wie in den Romanen. Und was nun Anton Reiser in den Romanen gänzlich übergeschlagen oder doch nur flüchtig durchgelesen hatte, das musste er sich jetzt von seinem Freunde der Länge nach erzählen lassen. Der Gedanke, dass ihn zum Beispiel nicht hoffnungslose Liebe, sondern ganz andere Dinge kränkten, war also der natürlichste Eingang zu dem Gedicht an Philipp Reisern. Seine Zweifel und Besorgnisse wegen seines ängstlichen, zwecklosen Daseins waren es, die ihn niederdrückten. Und er fuhr fort: »Die Qual, die meine Seele fühlet, die mörderisch im Herzen wühlet, verbannet jede andere Pein. Wer gab, in Tiefen hinzuschauen, um selbst mein Elend mir zu bauen, mir doch den tollen Vorwitz ein? Grundlose Tiefen, die den Blicken nur Nacht und Grauen entgegenschicken und lohnen mit Melancholei, sie kömmt, dass auf dem ehernen Throne sie nun in meiner Seele wohne und rufet ihr Gefolg herbei.« Nun kam das Gefolge, die Sorgen, der Gram. »Ihm folgt, den Tod in ihren Blicken, Verzweiflung, ihre Köcher schicken die letzten Pfeile auf mich ab.« Nun sank die Melodie der aufeinanderfolgenden Empfindungen wieder in sanftes Mitleid mit sich selber zurück. »Ja, jede Lust muss ich nun meiden, mir blühen nicht des Lenzes Freuden« und so weiter. Hiervon erhob sich der Gang der Ideen zu allgemeinen Betrachtungen über das Leben, die sich aber zuletzt wieder in eben den schrecklichen Zweifeln endigten, von welchen die Melodie ausgegangen war. »Mein Pfad geht über dürre Heide, hier flieht mich höhnend jede Freude und lässt nur Ekel mir zurück. Ich wandre, doch wohin ich reise, woher? Das sage mir der Weise, der mehr als ich mich selber kennt. Mein Dasein, das sich kaum entschwinget dem Augenblick, der es verschlinget und bang nach seinem Ziele rennt, wem soll ich dieses Dasein danken? Wer setzt ihm diese engen Schranken? Aus welchem Chaos stieg's empor? In welche greuelvolle Nächte sinkt's, wenn des Schicksals eherne Rechte mir winket zu des Todes Tor?« Dies Gedicht floss gleichsam aus seiner Seele. Selbst der Reim und das Versmaß machte ihm nur wenige Schwierigkeit, und er schrieb es in weniger als einer Stunde nieder. Nachher fing er bald an, Gedichte zu machen, bloß um Gedichte zu machen, und dies gelang ihm nie so gut. NDR Kultur